gemütlich das Lichtschein sie ausschalten. Des Tages schalten ihr kleines Haus mit der Leben, seine Wurzel, sein Stil ist sehr stark und seine Samen Birke waren. Aber etwas tun müssen wir, wenn wir wollen und die Ungarn zu stillen bewahren. Lassen Sie uns nie und die Verheirheit zurückkehren, wenn es nie nur darum geht, sich an die Fälle zu erinnern oder sie zu wiederholen. Lassen uns entwickeln, dass der Leben und seine Samen nie aufhören werden, zu sich entwickeln. Im Metallic, das Licht scheint, zu schalten, des Tagen schalten ihre Glanz aus, mit der Leben seine Wurzel. Sein Stil ist sehr stark und seine Samen wie geworden.